Radio RSG. Bürgerfunk. Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen. Guten Abend, wie immer am ersten Sonntag im Monat, 1904 Radiomagazin. Unser heutiges Thema: Städtepartnerschaften, Kontakte über Grenzen. Seit nunmehr 60 Jahren besteht die Städtepartnerschaft mit Gouda in den Niederlanden. Seit 62 Jahren besteht eine Patenschaft über die Bewohner und den Kreis Goldberg im heutigen Polen. Was ist der Sinn von solchen Partnerschaften bzw. Patenschaften? Wie hat das im Einzelnen angefangen? Und vor allen Dingen, leben wir diese Partnerschaften überhaupt noch? Und gibt es treibende Kräfte in der Soldinger Bevölkerung, die eine Partnerschaft mit Leben füllen? Antworten auf diese und andere Fragen gibt uns in der heutigen Sendung Herr Bernd Clemens, der sich sehr um den Austausch mit Bleist bemüht und gleichzeitig der Vorstand des Vereins ist. Es diskutieren und informieren noch Stefan Gödecke, Elmar Wienhöfer. Ich bin Jürgen Hans und führe Sie heute durch die Sendung. Herr Clemens, können Sie uns einen Überblick über die Partnerstädte geben? Kontakte über Grenzen. Was hat denn Ihr Interesse geweckt daran? Ja, das tue ich sehr gerne. Also Solingen ist insgesamt mit 8 Städten verbunden. Die Städten europaweit, weltweit sogar. Und ich kann sie einfach mal kurz aufzählen, damit man einen Überblick bekommt. Das beginnt mit Aue in Sachsen. Im Einzelnen erzählen wir dann gleich noch ein bisschen, wie die zustande gekommen sind. Mit Blyth im Norden Englands, in Northumberland an der schottischen Grenze. Mit Chalon-sur-Saône in Frankreich. Mit Gouda, ganz wenige Kilometer nur vor uns weg. Mit Nesziona, schon weiter weg in Israel. Dann mit Chinotega, die in Nicaragua liegt, die Stadt. Und dann noch mit Goldberg. Goldberg ist etwas anders als eine Partnerschaft zu sehen. Es ist eine Patenschaft über die ehemaligen deutschen Bewohner dieses Kreises Goldbergs in Schlesien. Das sind die 8 und Thiès natürlich. Gott, Thiès natürlich noch im Senegal gelegen, also in Afrika. Von daher sind die 8 Stück, die durch unterschiedliche Art und Weisen zum Leben erweckt worden sind. Vielfach war es so, dass es über persönliche Freundschaften Geschichten über die Entstehung gibt, aber auch darüber, dass sich Vereine schnell zusammengeschlossen haben und letztlich natürlich auch, dass Offizielle zwischen den Städten miteinander in Kontakt gekommen sind und solche Partnerschaften begründet haben. Letztlich dienen alle einem Ziel, nämlich der Völkerverständigung untereinander. Und ich denke, die Partnerschaften vermitteln auch gute Einblicke in die Kultur und Lebensweise der jeweils anderen und tragen, so denke ich jedenfalls, grenzüberschreitend auch dazu bei, weltoffen zum friedlichen Miteinander in Europa und darüber hinaus ein gutes Stück zu leisten. Herr Dr. Gödecke. Eben war noch die Frage angeklungen, wann und warum Städtepartnerschaften überhaupt entstanden sind. Ich denke mal, die sind nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und die Idee der Städtepartnerschaften nach dem Zweiten Weltkrieg war, und auch wenn das etwas pathetisch klingt, die durch 2 Weltkriege in Europa aufgerissenen Wunden zu heilen, um Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenzuführen. Im Mittelpunkt steht der Austausch der Bürger. Es ist die größte Friedensbewegung der Welt geworden. Über 5000 Städtepartnerschaften international gibt es. Und in Deutschland dominieren Frankreich und England und Polen zunächst. Herr Dr. Wienhöfer. Ich möchte vielleicht noch einen Gedanken ergänzen von Herrn Dr. Gödecke. Genau gesagt sind die Städtepartnerschaften 1947 durch die britischen Besatzungstruppen in der britischen Zone initiiert worden. Und von da an nahm diese Erfolgsstory dann ihren Lauf. Der Sinn scheint ja Völkerverständigung zu sein. Dann frage ich mich, oder fragen wir uns eigentlich alle, leben wir denn diese Völkerverständigung noch? Herr Clemens. Ja, das, denke ich, kann man uneingeschränkt bejahen. Ist fast schon zu beobachten, dass gerade in den letzten Jahren das nochmal an Dynamik ein gutes Stück zugenommen hat. Ich darf es einfach an Bleis jetzt mal beschreiben. dass wir vielfache Kontakte zwischen Vereinen inzwischen haben, dass Musik eine große Rolle spielt auf beiden Seiten, auch mit Kontakten, Sportvereine, aber eben auch aus der Bürgerschaft selbst. Da gibt es viele persönliche Freundschaften schon über Jahrzehnte, denn immerhin, wir hatten es eben ja schon gehört, Pleiß ist schon weit über 50 Jahre in einer festen Partnerschaft mit Solingen verbunden und die Austausche sind wirklich regelmäßig, sind von einer, das kann man ruhig sagen, großen Herzlichkeit geprägt auf beiden Seiten. Und von daher, denke ich, kann man uneingeschränkt sagen, ja, die Partnerschaften leben. Das gilt genauso für Gouda. Wir haben vor kurzem ja einen Austausch auf Verwaltungsebene gehabt. Das gilt für Chalon, wo die Fußballer immer sehr aktiv mit dem Austausch dabei sind. Gilt aber genauso für Thies und Chinotega, wo es um Projekte geht, so ein bisschen, ich sag mal, in Richtung Entwicklung auch, die auch regelmäßig und sehr aktiv und effektiv gelebt werden. Ich könnte einen Nachtrag noch zu den Äußerungen von Dr. Wienhöfer sagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben, man höre und staune, Engländer, Amerikaner, Kanadier und Belgier, eigentlich unsere Erzfeinde, kommunale Vertreter eingeladen, um ihnen einen Einblick in eine auf demokratischer Grundlage funktionierende Kommunalverwaltung zu gewähren. Die Kommune als Keimzelle der Demokratie, die bei uns ja wohl abhanden gekommen ist, zu stärken, um einen weiteren Weltkrieg unmöglich zu machen. Das hört sich wirklich sehr groß angelegt an, aber ich denke schon, dass das die Keimzelle war, um dann auch Städtepartnerschaften daraus werden zu lassen, die dann in Form von Schüleraustauschen mit Leben gefüllt wurden, zunächst einmal. Ich glaube, es ist Zeit für ein erstes Lied. Ja, ich habe einige kleine Musiktitel mitgebracht und versuche so einen kleinen Querschnitt daraus oder hier mitzubringen. Wir beginnen mit Chicago, If You Leave Me Now. You take away the Sie hören 1904 Radiomagazin. Unser heutiges Thema: Städtepartnerschaften, Kontakte über Grenzen. Herr Dr. Gödicke, wir haben mit zwei unterschiedlichen Dingen zu tun. Einmal mit einer Städtepartnerschaft und einmal mit einer Patenschaft. Können Sie uns den Begriff erklären? Ja, die Patenschaft ist im Grunde genommen mit Goldberg eine Möglichkeit, die Kontakte mit dem alten Heimatland zu pflegen. Daraus ist das entstanden und da ist es auch, glaube ich, bei verharrt. Man lernt die Leute kennen, die dort wohnen, wo man selber hergekommen ist. Die Städtepartnerschaften im klassischen Sinne sind Partnerstädte, die dem Gründungsgedanken entsprechen. Das heißt, dass wir Völkerverständigung machen, wo früher Feindschaft war. Und das sind eben Blais, Chalon und Gouda, wobei Blais entstanden ist erst 1962, nachdem vorher mit Chatham in der Nähe von London ein Schüleraustausch gepflegt wurde. Und bei Chalon ist es ähnlich, da war vorher Beaune die Austauschstadt der Schüler. Und daraus ist dann die Städtepartnerschaft mit Chalon geworden. Mit Gouda gab es keinen Schüleraustausch, weil man da ja nun auch schlecht eine Sprache lernen konnte. Ja. Na, könnte man schon. Ne? Aber so ungefähr dann wie Solinger Platt. Ja. Ja, aber wir haben ja noch andere Partner. Ja, und dann gibt es natürlich noch die anderen Städte wie Jena, Tegel und Thiers. Das sind Beispiele für eine gewisse Form der Entwicklungshilfe. Also ich glaube, das ist entstanden auch aus Freundschaften zwischen irgendwelchen Vereinen und Clubs. Und wo dann jetzt so ein wenig Starthilfe und sowas geleistet werden, wo Brunnen gebohrt werden, wo man irgendwas helfen kann in diesen Ländern. Aber auf der anderen Seite dient das auch etwas dem Gedanken der jungen Leute, die ja England, Frankreich langweilig finden. Die wollen hinaus in die Welt, nach Brasilien, nach Australien, nach Indien. Und wenn wir da zwei Städte haben, die auch so ein bisschen weiter weg sind, dann erfüllt das den Gedanken des Abenteuers. Und das ist etwas für junge Leute. Und darum kann man da vielleicht auch die junge Feuerwehr und sowas begeistern, dorthin zu fahren. Und Nessiona ist natürlich ein Sonderfall. Da wird im Grunde genommen gepflegt die deutsch-israelische Freundschaft. Das hat etwas Politisches im Hintergrund und vielleicht auch etwas mit dem schlechten Gewissen der Deutschen zu tun. Ja. Herr Clemens, es gibt ja nicht für jede Städtepartnerschaft einen Verein, der die Partnerschaft pflegt und fördert. Ja, das ist richtig. Und das gibt es nicht, aber es gibt in jedem Fall immer eine Gruppe von Menschen, die sich engagieren um die jeweilige Partnerstadt oder Partnerschaft. In Blais gibt es seit 2012 einen echten Förderverein, einen gemeinnützigen eingetragenen Verein, der eben zum Ziel hat, diese Ziele, die wir eben ja alle schon gemeinsam besprochen haben, maßgeblich mit zu unterstützen und zu fördern. Für Chalon gibt es auch einen Freundeskreis, der Ähnliches tut, der aber auch die französische Lebensweise ein wenig pflegt. Bei Gouda, denke ich, ist das gar nicht so nötig, weil da ist die räumliche Nähe ja so eng, dass man da also sehr schnell Kontakte jederzeit ja herstellen kann. Da fährt so der eine oder andere hin zum Einkaufen. Sogar, ja. Bei Nessiona gibt es also auch schon seit vielen Jahren einen Freundeskreis, der sich sehr intensiv auch um den jeweiligen Besuch bemüht. Das funktioniert auch sehr regelmäßig, trotz der großen Entfernung. Und ich denke, auch bei Thiers und Genotega, da gibt es eben die Jugendfeuerwehr, die ursprünglichen Kontakte zu Thiers ja intensiviert hat. Und bei Genotega gibt es eben auch Gruppen, die ganz intensiv dort die Kontakte pflegen und eben auch dorthin reisen. Also von daher, denke ich, gibt es überall einen Kreis von Menschen, die sich da verdient machen und sich darum bemühen. Ja, wobei die Zielsetzungen auch sehr unterschiedlich sind. Das eine ist dieses gemeinsame sich zusammensetzen und das andere ist mehr getragen von dem Gedanken der Entwicklungshilfe oder wir bauen da irgendetwas, wenn ich das richtig erinnere. So ist das natürlich richtig. Die klassischen Partnerstädte, eben Frankreich, England und die Niederlande, da ist es sicherlich mehr auf wirklich menschliche Kontakte unmittelbar aufgestellt, ohne jetzt da irgendwelche technischen Hilfen oder Ähnliches leisten zu wollen und auch gar nicht machen zu können. Aber das lebt also wirklich sehr intensiv. Herr Dr. Gödecke. Ich habe ja noch was ganz Wichtiges vergessen. Ich habe Aue vergessen. Ja. Aue ist auch über die Verbindungen von Sportvereinen entstanden als Partnerstadt, aber erst nach der Wiedervereinigung, denn vorher war das nicht möglich. Und diese Wiedervereinigung, die haben wir dann umgekehrt genutzt dazu, dass die Solinger denen, wie die Alliierten das bei uns gemacht haben, ein bisschen Einblick in Demokratie und Verwaltung gegeben haben. Wir haben da mal eine Sendung drüber im letzten Jahr, mit welchem Engagement sich die Solinger tatsächlich engagiert haben, denen Starthilfe zum demokratischen Aufbau der Kommunalverwaltung zu bieten. Ja, wir haben ja auch gehört, dass viele Fehlentscheidungen verhindert werden konnten durch beherztes Auftreten von Solinger Bürgern, die sich, sag mal, im Westen gut auskannten und die Verhältnisse hier auch im Blick hatten, was da gerade in den neuen Bundesländern passierte. Also insofern war das sicherlich eine gelungene Geschichte oder ist eine gelungene Geschichte, die auch immer noch gefördert wird von einzelnen Familien hier in Solingen. So viel dazu. Nun ist die Frage, müsste man nicht dieses Zusammenwachsen Europas eigentlich intensivieren, indem man entweder mehr Partnerstädte hat oder anspricht oder auch von kommunaler oder staatlicher Seite aus das mehr fördert? Herr Clemens. Ja, es ist natürlich immer gut, möglichst viele solche Kontakte, gerade auf europäischer oder auf Weltebene zu haben. Das ist selbstverständlich. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, dass man zu viele Partnerschaften betreuen will. Man muss es irgendwie auch bewältigen können. Und ich denke, den Kreis, den wir jetzt haben, ist eigentlich ein sehr ausgewogener, in dem wir eigentlich die ganze Welt ja umspannen mit den Partnerschaften. Und ich denke, im Moment ist damit also auch die Anzahl erreicht, die wir so bearbeiten können. Man darf ja nicht vergessen, dass auch immer ein offizieller Teil dazu gehört. Also auch das Rathaus ist ja immer mit Oberbürgermeister und seinem Büro damit beteiligt, die also schon die zentrale Funktion dieser Partnerschaftspflege übernommen haben oder auch nach wie vor betreiben. Auch das muss irgendwie ja gemacht werden können. Und auf der anderen Seite sind auch alle finanziellen Möglichkeiten ja auch immer etwas enger inzwischen. Deswegen gibt's ja zum Beispiel auch unseren Verein, der da eben die Bürgerreisen aufhängt. Will dann auch gleich mal dafür werben, wer also Mitglied werden möchte, kann dies jederzeit gerne tun. Das gilt nicht nur für den Verein für Bleis, das gilt sicherlich für Schalon und Estiona auch. Da müssten Sie bitte uns ansprechen, wenn da Interesse besteht. Also von daher glaube ich, ist im Moment die Anzahl erreicht, die wir so als Stadt insgesamt haben können. Ja, so von meinem Gefühl her war es zu meiner Schulzeit, also vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren, intensiver mit der Pflege von Städtepartnerschaften. Es wurde mehr dafür geworben, es wurden mehr Reisen angeboten dahin, wenn ich das richtig im Kopf habe, und der Schüleraustausch war intensiver. Was den Schüleraustausch betrifft, kann ich das bestätigen. Das stimmt auch gerade auch für Bleis, für das ich ja insbesondere sprechen kann. Liegt ein bisschen daran, dass die englische Seite keinen Deutschunterricht mehr zwingend hat in den Schulen, von daher das Interesse vielleicht auch etwas erlahmt ist. Und dass die also auch, wir haben es gerade bei unserem letzten Besuch vor wenigen Wochen noch gehört, auch das arbeitstechnisch teilweise gar nicht mehr bewältigen können, die Lehrer. Die sagen auch, genau wie wir es bei unseren Lehrern manchmal hören, boah, der Tag ist schon wieder völlig zu, jetzt auch noch wieder Reisen planen ist uns einfach zu viel. Und da haben wir ja als Verein gesagt, das übernehmen wir. Also als Bürger, eine Gruppe von Bürgern, die eben diesen Part dann übernehmen und diese Reisen planen. Von daher, denke ich, ist das eine gute Möglichkeit auch für die anderen Städte, das aufzufangen oder nochmal wieder zu intensivieren, über eben einen lebendigen Verein. Ja, Herr Dr. Wienhöfer. Ich möchte dem vollkommen zustimmen, was Herr Clemens da gerade gesagt hat. Aber ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, der mir in den letzten Jahren insbesondere aufgefallen ist. Die Städtefreundschaft, Städtepartnerschaft hat im öffentlichen Bewusstsein vor Jahren doch eine größere Rolle gespielt als heute. Und das müsste man eigentlich auch politisch thematisieren, denn die gegenseitige Zuwendung der Städte, aber auch der Völker, ist ja sicherlich für uns in Europa und auch in der westlichen Welt, eigentlich in der ganzen Welt, ein großes Ziel. Und da habe ich so meine Bedenken, dass die Städtepartnerschaften im öffentlichen Bewusstsein so ein bisschen heruntergefallen sind in den letzten Jahren. Ja, wir machen noch mal ein Lied zwischendurch. Herr Clemens? Dann darf ich die Nummer 2 kurz ankündigen. Hier bin ich mal ein bisschen härter geworden mit unseren alten Freunden Rolling Stones. Route 66. Well, if you ever plan to motor west, Sie hören 1904 Radiomagazin. Unser heutiges Thema: Städtepartnerschaften, Kontakte über Grenzen. Ja, die Herren, warum kommt es dann dazu, dass die Städtepartnerschaften immer mehr aus dem Bewusstsein der Bevölkerung rausrücken? Liegt es an Personen, die nicht mehr da sind oder die es nicht mehr betreiben? Oder liegt es am Geld, was nicht fließt, aus welchen Gründen noch immer? Herr Clemens. Ja, so ein bisschen von beidem vielleicht. Alle wissen, dass die Stadt ja an verschiedenen Punkten hat sich finanziell etwas einschränken müssen und die Städtepartnerschaften waren davon grundsätzlich auch betroffen. Das war ja auch ein Grund, warum die Fördervereine sich gegründet haben oder unser Förderverein, um eben das, was die Stadt gerade bei Bürgerreisen nicht mehr in dem Maße leisten konnte, so aufzufangen, um es eben nicht zum Erliegen zu bringen, sondern es weiterleben zu lassen. Ich denke aber, dass auf der anderen Seite auch viele Aktivitäten in den letzten Jahren neu entstanden sind, um es wieder stärker ins Bewusstsein zu bringen. Als kleines Beispiel nur, es gibt im Rathaus für jede Partnerstadt auch einen Raum inzwischen, der auch entsprechend bezeichnet ist, der eine Ausschilderung hat, wo die Partnerschaft kurz beschrieben ist. Also auch das, jeder, der durchs Rathaus geht, sieht die Schilder dann auch an den Türen. Und es gibt sicherlich auch eine ganz zentrale Stelle im Rathaus, die die Betreuung der Städtepartnerschaften ja auch nach wie vor macht. Mit etwas anderem Aufgabenfeld, als es vielleicht früher war. Eben die Bürgerreisen werden nicht mehr gemacht. Aber die Kontakte zwischen den Städten untereinander wird immer noch ein Gutteil im Rathaus wahrgenommen. Schön ist auch, und das gibt es seit 2 Jahren, einmal im Herbst gibt es ein Treffen aller Partnerstädte, der Vertreter der Offiziellen der Partner, hier in Solingen. Da treffen sich also die Spitzen aus Thiers, Stenotega, Bleis, Schalong, Aue, alle kommen zusammen, um dann an einem Abend nochmal aus sich gegenseitig kennenzulernen und untereinander zu sprechen. Finde ich auch eine schöne Sache. Ist natürlich eine Veranstaltung, die jetzt nicht offen für die ganze Bürgerschaft ist, weil das so einfach nicht möglich wäre. Wird aber immer im Zusammenhang mit dem Lichterfest gemacht, sodass schon eine gewisse Öffentlichkeitswirkung schon da ist. Also von daher wäre natürlich eine stärkere finanzielle Ausstattung hilfreich, um die eine oder andere Aktivität zusätzlich neu ins Leben zu rufen. Herr Dr. Gödecke. Also das ist so der offizielle Teil, der scheint ja einigermaßen zu stimmen. Aber da treffen sich ja wieder nur die Großkopferten und die Bevölkerung ist da so nebenbei. Kann es sein, dass die Bevölkerung auch gar nicht das mehr so haben will und nicht mehr wahrnimmt? Ich weiß, von meiner Zeit als Schüler war ich in Bonn damals und ich war 4 Wochen dort auch im Austausch und ich bin dann aus lauter Begeisterung wieder dorthin gefahren zu derselben Familie. Also ich hatte einen engen Kontakt und habe dadurch auch meine Liebe zu Frankreich etwas entdeckt. Und ich glaube, das weiß ich nicht, wie dies mit den Schüleraustauschen heute ist, ob die noch mit diesen beiden Städten intensiv betrieben wird oder ob das auch lahmt. Herr Clemens, können Sie da was zu sagen? Also, soweit ich das weiß, wenn ich den Ausdruck wiederhole, na, verlahmt es ein bisschen. Das liegt aber an beiden Seiten. Ne? Also, weil auch die französische und ich glaube auch die britische auf jeden Fall Seite da auch nicht mehr so das Interesse haben. Abi-Klassen fahren ja heute schon weltweit, um eine Abi-Feier zu machen und nicht mal eben nur nach Gouda, wo man jedes Wochenende mal schnell eben hinfahren kann, was ja viele auch tun, oder nach England oder Frankreich halt. Also von daher ist der Schüleraustausch, glaube ich, schon ein bisschen schwächer geworden, obwohl es noch eine Reihe von Gymnasien gibt, die nach wie vor mit anderen Städten solche Austausche durchführen. Und es gibt auch Schulen, das weiß ich ganz konkret, die sich wieder eine Partnerschaft mit zum Beispiel Blais wünschen. Der Vogelsang zum Beispiel, der also gerne so eine Partnerschaft begründen würde. Das haben wir beim letzten Besuch auch versucht. Das ist aber ein zäher Weg, bis man dann letztlich so eine Partnerstadt dazu gewinnen kann, sich auch wieder so eine Partnerschaft zu öffnen. Wünschenswert wäre es, aus unserer Sicht auf jeden Fall. Und ich glaube, durch die Besuche von Schülern, Schülerinnen in den Städten wird auch für die Zukunft, so wie Stefan es gerade auch beschrieben hat, ein guter Weg beschritten, die Suche zu wiederholen. Das glaube ich bestimmt. Wird es nicht schwieriger durch das Ausscheiden der Engländer oder der von Großbritannien aus der europäischen Familie? Also wir haben natürlich bei unserem letzten Besuch auch den Brexit immer wieder mal zwischen gehabt. Auch Blais hat sich für den Brexit entschieden. Newcastle, die nächste größere Stadt, als eine der wenigen größeren Unistädte natürlich dagegen, also für den Verbleib in der EU. Aber ich glaube, wenn man die Menschen doch trifft in Blais, diese Herzlichkeit, diese persönlichen Bindungen und Beziehungen untereinander, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Die Menschen werden ihren Kontakt so weiterleben, ihre Freundschaft so weiterleben wie bisher. Im Gegenteil, es sollte eine größere Rolle spielen, denn wenn wirklich der Brexit kommt und so eine gewisse Diskrepanz wieder entsteht, dann ist ja die Freundschaft unter den Menschen viel wichtiger, als sie jetzt ist. Herr Dr. Wienhöfer. Ich möchte vielleicht doch noch auf einen Zusammenhang die Aufmerksamkeit lenken. Herr Clemens hat von der öffentlichen Hand gerichtet, also von den öffentlichen berichtet, von den öffentlichen Akteuren. Das ist soweit gut und da könnte sicherlich das eine oder andere nochmal intensiviert werden. Aber das ist, glaube ich, nicht der Grund, weswegen die Städtepartnerschaften im öffentlichen Bewusstsein so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Ich glaube, der Grund ist ein ganz anderer. Das ist ein gesellschaftlicher Grund, nämlich der Trend zur Individualisierung in der Gesellschaft. Und da ist natürlich ein politischer Wert wie Partnerschaft mit anderen Städten weit niedriger im Bewusstsein der Menschen angesiedelt als die unmittelbare Aktion in den sozialen Medien. Das liegt den Leuten heute viel näher, den jungen Leuten zum Beispiel oder auf jeden Fall, als sich ideell für eine Partnerschaft mit anderen Städten und den damit verbundenen Entwicklungen im zwischenmenschlichen Bereichen der Bevölkerung dieser Städte einzusetzen. Naja, also das mag sein, aber auf der anderen Seite hat ja auch ein Umdenken in unserer Generation, also der jetzt über 60-Jährigen stattgefunden. Wenn es vor 60 Jahren noch schwierig war, mal eben nach Frankreich zu fahren und auch mit Schwierigkeiten verbunden war, der einen oder anderen Art, so muss ich heute feststellen, ob ich nun in die Vogesen fahre oder in die Auvergne, das ist das gleiche, als ob ich in die Lüneburger Heide oder nach in den Schwarzwald fahre. Das ist etwas völlig Selbstverständliches geworden. Und deshalb denke ich, das Außergewöhnliche an diesen Reisen ist vielleicht für viele verloren gegangen. Da müsste man sich jetzt dann überlegen, ob es nicht besser wäre, man würde noch eine Partnerstadt suchen im ehemaligen Ostblock irgendwo in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, damit man auch da etwas besseres Verständnis wecken kann bei den Menschen. Aber wir wollen noch mal aufs Geld zurückkommen, Herr Dr. Wienhöfer. Na, ich wollte noch eben eine direkte Erwiderung hier auf Ihre Worte sagen. Das geht ja nicht um Reiseaktivitäten bei den Städtepartnerschaften, sondern es geht auch um Aktivitäten, um politische Aktivitäten im gesellschaftspolitischen Sinne zwischen den Bürgern, um zwischenbürgerliche Interaktionen in den Partnerstädten. Dieser Punkt, der muss wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden. Gut, machen wir nochmal eine Unterbrechung. Ja, dann darf ich die nächste Musik kurz ansagen. Deep Purple ist unsere nächste Musik mit dem wunderschönen Stück Smoke on the Water. Sie hören 1904 Radiomagazin. Unser heutiges Thema: Städtepartnerschaften, Kontakte über Grenzen. Wir hatten gerade eben noch mal versucht zu eruieren, wo denn die Gelder herkommen oder herkamen. Es wurde schon mal mehr Geld ausgegeben für Städtereisen von Seiten der Kommune, Herr Clemens. Ja, das war so, als die finanziellen Spielräume noch im städtischen Etat etwas größer waren. Aber dennoch erfreulich ist nach wie vor, dass es für Reisen, sag mal von Schülergruppen oder Vereinen, einen 10%igen Reisekostenzuschuss gibt, den man dann beim Rathaus ganz schlicht beantragen kann und dann den auch in der Regel durchaus bekommt. Gilt natürlich nur für die Städtepartnerschaften, Patenschaften natürlich genauso, also für die 8, die wir eben genannt haben. Andere sind davon leider ausgenommen. Das funktioniert nach wie vor und ich denke, das ist auch schon mal ein erster Anreiz, vielleicht auch einen kleinen Zuschuss, 10% immerhin, zu solchen Schülerreisen zum Beispiel dazu zu bekommen. Gut, wenn ich jetzt an Gouda denke oder an Chalon. Ist das nicht so entscheidend? Nein, genau, aber ich denke nicht mal nach Thies oder nach Ginotega zu fahren, ja, das ist dann schon mal eine andere Hausnummer, oder? Ja. Ich denke, das ist auch bei denen bekannt, die es regelmäßig pflegen und die es noch nicht wussten, hoffe ich, hören es jetzt, um sich dann vielleicht zu überlegen, dann demnächst auch mal eine solche Reise mit einer Gruppe zu machen. Gut, aber gerade für Jugendgruppen heißt das ja auch, dass etwas mehr finanziert werden muss. Gibt es denn da Förderer aus der Industrie zum Beispiel? Oder von Bund, Europa, die auch für alles mögliche Geld ausgeben? Es gibt eine ganze Menge Förderprogramme auf europäischer Ebene, gerade für Austausch, durchaus auch für solche gegenseitigen Besuche. Verfahren, soweit ich es weiß, sehr langwierig, sehr aufwendig, mit viel Papier verbunden, aber die Möglichkeiten gibt es. Aber auch im Prinzip dann wieder über einen Verein, der eingetragen wäre. Ja, über einen Verein. Es muss nicht unbedingt ein eingetragener sein, aber muss schon dahinter stehen. Ja. Aber nochmal auf die Industrie zurückzukommen. Die profitiert ja unter Umständen auch von Kontakten über Grenzen hinweg. Ja, also mit Gouda gibt es ja jetzt so aktuell einen Gesprächskreis, der auf Verwaltungsebene noch, aber mit dem Ziel, die Wirtschaft einzubinden, sich gebildet hat, um sich jetzt im Moment, Sie haben es vielleicht, viele haben es gelesen vorige Woche, mal über die Strukturen der Verwaltung oder Ähnliches zu unterhalten. Und der nächste Schritt dürfte sein, nochmal die Wirtschaft wieder etwas näher zusammenzubringen. Vielleicht Firmen, die gleiche Produkte, ähnliche Produkte oder sich ergänzende Produkte herstellen, dann miteinander stärker in Kontakt zu bringen. Was Israel betrifft, Nestiona betrifft, wird es im Herbst eine Wirtschaftsreise geben, die nach Israel geht, auch nach Nestiona geht, um da Kontakte zwischen Firmen auf israelischer und deutscher Seite zu knüpfen. Also es gibt da schon etwas Bewegung, um da auch auf dieser Basis zusammenzufinden. Weil, nun, das kann ja deshalb auch besonders interessant sein, weil gerade in Nestiona das Weizmann-Institut angesiedelt ist, eines der weltweit herausragenden Forschungsinstitute in Israel. Ja, ich kenne jetzt die Reiseroute nicht, aber ich denke, man wird schon markante Punkte, wirtschaftsmarkante Punkte dort besuchen. Ja, aber nochmal, Förderprogramme auf europäischer Ebene müssen doch erstmal gekannt werden. Oder ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, welches Förderprogramm ich da ansprechen müsste. Ich auf Anhieb auch nicht. Aber weiß, wissen wir jemand, der es weiß? Also finde ich, sind immer die Lehrer. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Die klemmen sich dann, wenn man denn sowas vorhat, durchaus dahinter. Und gut, das Internet gibt ja jede Auskunft. Also von daher kommt man, glaube ich, relativ schnell an die Förderbestimmungen heran. Wie es dann abläuft und wie weit im Vorfeld man dann die Anträge schon stellen muss, das hängt, glaube ich, auch von den Programmen ab, die man sich dann eben gezielt anschauen muss. Komme ich zu der Frage, brauchen wir die Städtepartnerschaften noch in diesem zusammengewachsenen Europa? Also ich von meiner Sicht kann das nur begrüßen. Ich finde es sehr sinnvoll, dass solche Städtepartnerschaften, überhaupt Freundschaften entstehen. Und da muss es immer irgendwelche Anreize geben, dass man etwas tut. Mir liegt ja immer noch der Schüleraustausch am Herzen und ich sehe nicht ein, dass die Schüler eben dann so weiter Reisen unternehmen, um ein Erlebnis zu haben, aber im Grunde genommen auf Lebenszeit wahrscheinlich keine Kontakte pflegen. Wie werden denn diese weiten Reisen, weiß das jemand hier, wenn so eine Klasse nach Indien fährt oder nach Brasilien oder Australien, wovon ich gehört habe, die können das doch auch nicht aus der Tasche finanzieren. Sowas kann doch nicht unmöglich sein. Wir sind doch nicht nur ein Volk von Reichen. Wer gibt es da auch Fördertöpfe für? Die ich eben erwähnt habe, gibt es sicherlich dafür. Die haben ja nichts mit Städtepartnerschaften zu tun, sondern die gibt es generell für solche Jugendaustausche, sage ich mal, in der Welt. Nur eben, ich kenne sie jetzt im Einzelnen nicht, aber ich weiß, dass es sie gibt. Dass es sie auf europäischer und auch auf bundesdeutscher Ebene gibt. Aber die könnte man doch anzapfen, ja, sicher, für eben diese normalen Reisen, die ich fördere. Wobei ich also auch begrüßen würde, dass wir in Richtung Osten außer Aue noch etwas weiter auch einen Verein hätten, eine Stadt hätten, mit der wir eine Partnerschaft gründen sollten. Ich finde das also im Sinne der Völkerverständigung und der Globalisierung im engen Sinne, finde ich das sehr sinnvoll. Naja, es gibt ja in Solingen mehrere Vereine, die sich um Weißrussland oder um Russland kümmern oder um Menschen kümmern, die dort nicht in den besten Lebensbedingungen leben. Da eine Städtepartnerschaft draus zu machen, könnte man machen. Die Frage ist nur, sind das adäquate Städte. Die sind teilweise, ich glaube, zu klein, es sind mehr etwas größere Dörfer. Aber das ändert nichts daran, dass Sie recht haben, Herr Dr. Gödicke. Wir brauchen, wenn wir von Völkerverständigung reden, mehr Kontakte in den Osten, um einfach Missverständnisse in der Bevölkerung auszumerzen. Und da sollte uns auch der ein oder andere Euro das wert sein. Die Frage, die sich mir noch so gestellt hat, jetzt eben, gibt es Ansprechpartner hier in der Stadt? Wir hatten eben gesagt, es gab Leute, die diese Reisen organisiert haben, aber die gibt es ja nicht mehr. Die Frage ist jetzt, wer ist Ansprechpartner, wo finde ich jemand, der mich da beraten kann? Kann ich direkt beantworten, gibt es selbstverständlich. Das ist mit Namen Frau Tiefes-Kurenbach im Rathaus, im Büro des Oberbürgermeisters ist diese Stelle angesiedelt. Die, denke ich, ist der erste Anlaufpunkt, wenn solche Fragen hochkommen, die auch sicherlich sehr gerne und bereitwillig dort hilft, um Wege aufzuzeigen, wie man die ein oder andere Frage dann lösen kann. Also die zentrale Stelle gibt es unverändert. Dann sollte man auch diesen Weg nutzen, um wenigstens mal einen Einstieg in diese Thematik zu bekommen, wenn es dort eine Dame gibt, die dafür Zeit hat und auch die Auskünfte erteilen kann und die Wege weist, wie man etwas in die Wege leitet. Und vor allen Dingen immer wieder die Schulen ansprechen, dass die auch mal nicht nur diese weiten Reisen unternehmen, sondern vielleicht auf diesen traditionellen Wegen einen Austausch hinkriegen. Ich glaube, wir müssten noch mal auf den Flyer hinweisen, den die Stadt aufgelegt hat. Ja, mir kann ich gerne tun. Ich halte ihn jetzt auch in der Hand. Den hat die Stadt Solingen herausgegeben und der heißt, wie die Sendung auch, Kontakte über Grenzen. Hier sind Aussagen zu allen 8 Patenschaften ausgeführt mit Bildern. Sehr schön, auch ein bisschen zur Geschichte, wie die Entstehung der jeweiligen Partnerschaft gewesen ist. Dieser Prospekt ist im Rathaus, liegt dort aus oder ist dort erhältlich. Ansonsten eben auch über die eben genannte zentrale Stelle natürlich. Ich bin mir nicht sicher, ob er auch im Internet zu sehen ist. Ich würde aber einfach unter www.solingen.de einfach nachschauen. Ich denke, da wird er schon zu finden sein. Stichwort Städtepartnerschaften. Ja. Machen wir noch ein Lied. Ja, in meiner Altersgruppe dürfen ja die Beatles nicht fehlen, wenn man so ein kleines Musikprogramm hat. Und jetzt habe ich mit Norwegian Wood einen etwas ruhigeren Titel einmal ausgesucht. Unsere Sendezeit geht nun zu Ende. Sie hören 1904 Radiomagazin mit unserem heutigen Thema Städtepartnerschaften. Einen herzlichen Dank an die Teilnehmer der Sendung, Herrn Bernd Clemens, Herrn Dr. Stefan Gödicke und Herrn Dr. Elmar Wienhöfer. Soweit an die technische Leitung, Herrn André Müller. Rund um die Uhr können Sie sich über uns auf unserer Internetseite www.1904-Radiomagazin informieren. Herr Clemens. Ja, und wenn ich das nochmal wiederholen darf, die Informationen über Städtepartnerschaften und über die Modalitäten finden Sie, wie eben gesagt, unter www.solingen.de, Stichwort Städtepartnerschaften, oder eben über das Büro des Oberbürgermeisters, strategische Planung, heißt dies, kommunale Zusammenarbeit. Das ist Frau Tieves-Kurenbach, die Sie dort persönlich auch erreichen können. Die Telefonnummer ist dem Prospekt dann zu entnehmen. Oder dem Internet. Oder eben auch dem Internet natürlich. Herr Clemens, Ihr Verein Städtepartnerschaft mit Blythe? Ja, den gibt es, wie gesagt, seit 2012, also jetzt schon im dritten Jahr. Schon ist ein bisschen viel gesagt, aber es gibt ihn jedenfalls. Ansprechpartner des Vereins bin ich zurzeit. Ich bin auch zu erreichen unter blythe.solingen@t-online.de. Das ist die E-Mail-Adresse des Vereins. Oder ich bin auch persönlich zu erreichen. Ich stehe im Telefonbuch. Ja, danke sehr. Die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union laufen. Der Gedanke eines einheitlichen Europa ist in weite Ferne gerückt. Einzelne Regierungen von Mitgliedstaaten meinen, ohne die Gemeinschaft besser leben zu können. Aber meinen das auch die Menschen in diesen Staaten? Gerade der Austausch auf Ebene von Bürgerinitiativen und Vereinen mit Ländern innerhalb und außerhalb Europas weitet den Blick für die anstehenden Probleme im Zusammenleben von Völkern. 2000 Jahre Geschichte wollen langsam aufgearbeitet werden. Städtepartnerschaften, Kontakten über Grenzen können einen wichtigen Beitrag leisten. Erkenntnisreiche Wochen bis zur nächsten Sendung, wie immer am ersten Sonntag im Monat. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir freuen uns, Sie bei unserer nächsten Sendung am ersten Sonntag im August wieder begrüßen zu können. Ich bin Jürgen Hans und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich darf noch das letzte Musikstück kurz ankündigen von Boston. Und es entspricht ein bisschen dem, was wir hier so besprochen haben. It's more than a feeling. Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen. I'm not afraid to die. I used to know. I close.